welche Bedeutung sein Leben und seine Arbeit in Afrika für ihn hatten. Und nun danke ich Ihnen allen, denn hier ist ein Werk entstanden, wie ich es nicht erwartet hatte, heißt es in seiner Geburtstagsrede. Meine ganze Geburtstagsfeier besteht darin, dass ich an diejenigen denke und sie vor mir erscheinen, die mit mir gearbeitet haben, und dass ich mich unter denjenigen befinde, die jetzt mit mir arbeiten. Ihnen allen danke ich und auch denjenigen, die mitgeholfen haben, dass das Hospital die Mittel erhielt, um sich zu entwickeln. Und dieses Danken ist das Schönste an meinem Geburtstag. Als er am 4. September 1965 im Beisein seiner Tochter Rena in Lambarene für immer seine Augen schließt, ist die Trauer groß. Afrikanische Trommeln begleiten ihn auf seiner letzten Reise. Wochenlang pilgern Frauen, Männer und Kinder zu seinem Grab. Für sie war er der unermüdliche Arzt, der jahrzehntelang ihr Leiden linderte. In die europäische Geschichte geht Albert Schweitzer darüber hinaus als Philosoph, Theologe, Buchautor und Musiker ein. Und als Mann, der nicht nur Nächstenliebe predigte, sondern sie wie kein anderer auch lebte. Mata Hari, 1876 bis 1917. Shiva, ich tanze für dich. In einem atemberaubenden, fernöstlich anmutenden Kostüm, nur zarte Schleier verhüllen ihren fast entblößten Körper, bewegt sich die schöne Tänzerin zu exotischen Klängen. Als die Musik verklungen ist, verneigt sie sich vor ihren Bewunderern. Der Name der Künstlerin klingt so geheimnisvoll wie die Geschichten, die man sich von ihr erzählt. Mata Hari. Doch wer war Mata Hari? Indische Tempeltänzerin? Kurtisane? Spionin? Eine verzweifelt selbstverliebte Frau mit einer ambivalenten Beziehung zu Männern? Die Berichte über Mata Haris Leben sind so zahlreich wie widersprüchlich. Viele Details aus ihrem Lebenslauf sind umstritten. Ursächlich für die vielen Versionen ihrer Vita sind auch die zahlreichen Geschichten, die Mata Hari zeitlebens selbst erfand, um sich für ihr Publikum interessant zu machen. Geboren wird sie an einem sonnigen Augusttag des Jahres 1876 als Margaretha Gertruida Zelle in der niederländischen Stadt Leeuwarden. Sie ist die einzige Tochter des erfolgreichen Hutmachers Adam Zelle und seiner Frau Antje van der Meulen. Die kleine Margaretha, von den Eltern liebevoll Grietje genannt, ist für den Vater auch noch nach der Geburt der drei Brüder der Mittelpunkt der Familie. Das Mädchen lernt schnell, sich vorteilhaft in Szene zu setzen. Sie genießt es, wenn sich alle Blicke auf sie richten. Der Vater sorgt dafür, dass seine Tochter eine ausgezeichnete Ausbildung erhält. Sie besucht die Mädchenoberschule und lernt dort zunächst Französisch, später auch Deutsch und Englisch. Ihre Sprachenkenntnisse sind für ihre spätere Entwicklung von großer Bedeutung. Denn auf Margaretha wartet die internationale Bühne. Doch schon bald beginnt es in der Familie Zelle zu kriseln. Die Geschäfte des Vaters gehen schlecht. 1889 muss er Konkurs anmelden. Außerdem verschärfen die wirtschaftlichen Probleme die Ehekrise der Eltern. Schließlich verlässt der Vater von einem Tag auf den anderen Frau und Kinder. Für Margaretha bedeutet der Weggang des Vaters den Verlust ihres Lebensmittelpunktes. Als kurze Zeit später auch noch die Mutter stirbt, verliert das junge Mädchen endgültig den Boden unter den Füßen. Nun sind es vor allem Träume von glanzvollen Auftritten und neiderregender Kleidung, mit denen Margaretha versucht, die Leere in ihrem Leben zu füllen. Ein Patenonkel wird schließlich als Vormund bestellt. Er schickt sie in ein Pensionat für Kindergärtnerinnen nach Leiden, für Margaretha eine Katastrophe. Statt ihrer Ausbildung widmet sich die inzwischen 17-Jährige dort ganz anderen Dingen. Sie beeindruckt ihre Klassenkameradinnen mit gewagten Auftritten in aufreizenden, grellen Kleidern. Die schöne Schülerin mit den pechschwarzen Haaren und dem sinnlichen Mund imponiert aber auch der Schulleitung. Als die Affäre mit dem Leiter des Pensionates öffentlich wird, muss Margareta die Schule verlassen. Ihre Familie ist entsetzt. Doch sie hat Glück. Ein Onkel in Den Haag nimmt sie bei sich auf. In der Großstadt blüht Margareta auf. Schnell gelingt es ihr, sich der Obhut des Onkels zu entziehen und ihre eigenen Wege zu gehen. Den Haag bietet ihr all das, wonach sie sich immer gesehnt hat. Unterhaltung, Cafés, Promenaden und Männer. Margareta weiß um ihre Wirkung auf das männliche Geschlecht. Insbesondere die jungen Offiziere, die hier ihren Urlaub verbringen, haben es ihr angetan. Die schmucken Uniformen suggerieren Erfolg, Geld und Macht. Güter, die auch Margareta ihr eigen nennen will. Zu jener Zeit befindet sich auch Campbell Rudolph MacLeod, Hauptmann der holländischen Kolonialarmee, auf Erholungsurlaub in der Heimat. 17 Jahre in den Tropen haben ihre Spuren hinterlassen. MacLeod ist gesundheitlich angeschlagen. Der Heimaturlaub soll seine Leiden kurieren. Ein Freund rät ihm zu einer Heiratsanzeige. Da er zögert, inseriert der Freund heimlich selbst für MacLeod: Offizier aus Holländisch-Ostindien, zurzeit auf Heimaturlaub, sucht die Bekanntschaft eines netten Mädchens, zwecks späterer Heirat. Unter den jungen Frauen, die auf diese Annonce antworten, ist auch Margareta Gertruida Selle. Dieser Offizier soll ihr endlich zu dem erträumten sozialen Aufstieg verhelfen. MacLeod ist sofort von der Schönheit der jungen Frau fasziniert. Der Altersunterschied, er ist fast 20 Jahre älter als Margareta, stört sie nicht. Bereits 6 Tage nach dem ersten Treffen wird die Verlobung bekannt gegeben. Die Familie MacLeods ist alles andere als begeistert. Nichtsdestotrotz geben sich die beiden am 11. Juli 1895 das Ja-Wort. Aus der Hutmachertochter wird Lady MacLeod, wie sie sich von nun an hochstaplerisch nennt. Im Januar 1897 wird das erste Kind des jungen Ehepaares geboren, Norman John. Noch lebt die kleine Familie bei der Schwester MacLeods in Amsterdam. Doch bereits im Mai bricht MacLeod aufgrund einer Versetzung mit Frau und Kind nach Java auf. Margareta ist begeistert. Sie genießt die neue Atmosphäre und die Privilegien der Kolonialherren. Ein großzügiges Haus, Dienstpersonal, schöne Kleider, Feste und Empfänge. Doch um ihre Ehe ist es nicht zum Besten bestellt. Die Differenzen zwischen den Eheleuten werden immer deutlicher. MacLeod stört sich an dem verschwenderischen Lebenswandel seiner jungen, vergnügungssüchtigen Frau und registriert mit Befremden ihre Flirts mit seinen Untergebenen. Knapp ein Jahr nach der Übersiedlung nach Java wird im Mai 1898 das zweite Kind der Eheleute geboren, Jean-Louise, genannt Non. Kurze Zeit danach wird MacLeod an die Ostküste Sumatras versetzt. Margareta genießt es, der Umzug bietet erneut eine willkommene Abwechslung. Doch das Ehepaar entfremdet sich zusehends. Als der Sohn Norman 1899 an den Folgen einer Vergiftung stirbt, erreicht die Krise ihren Höhepunkt. 1902 kehren der mittlerweile pensionierte Major MacLeod, seine junge Gattin und die Tochter Non nach Amsterdam zurück. Das Paar beschließt, sich vorläufig zu trennen. Margareta kämpft um Non, doch MacLeod setzt sich durch. Die Tochter will er sich nicht auch noch nehmen lassen. Um den Auseinandersetzungen zu entfliehen, sucht Margareta nach einem neuen Umfeld, in dem sie sich Geltung zu verschaffen hofft. Süchtig nach Vergnügungen und gesellschaftlichem Trubel reist sie 1903 erstmals nach Paris, um eine Karriere als Schauspielerin zu beginnen. Doch schon kurze Zeit später kehrt sie desillusioniert nach Holland zurück. Aber Margareta ist nicht die Person, die so schnell aufgibt. Als sie etwa ein Jahr später nach Paris zurückkehrt, steigt sie mit nur einem Franc in der Tasche im Grand Hotel ab. Was kann sie den Franzosen bieten? Sie weiß um ihre erotische Ausstrahlung. An Bewunderung hat es ihr nie gemangelt. Wie kann sie mit ihrer Schönheit, Weltgewandtheit und Ausstrahlung zu Geld kommen? Ein Freund bringt sie auf die Idee, es mit Tanzen zu versuchen. Sie nimmt Tanzunterricht und variiert ihre Ausführungen nach eigenem Empfinden, inspiriert durch Tempeltänze, die sie auf Java und Sumatra bewunderte. So beginnt die Geschichte der indischen Tempeltänzerin Mata Hari. Die Belle Epoque bietet der erfinderischen Holländerin ungeahnte Entfaltungsmöglichkeiten. Alles scheint erlaubt zu sein. Die Nachfrage in den Salons und Clubs nach aufregenden neuen Formen der Unterhaltung ist groß. Eine günstige Zeit für Mahareta. Ihr Debüt als exotische Tänzerin gibt sie im Januar 1905 im privaten Salon einer Sängerin. Ihr Auftritt wird zur Sensation. Sie trägt einen aufwendigen, mit Steinen und goldenen Ornamenten besetzten Kopfschmuck. Ihre Arme schmücken orientalisch anmutende Armreife. Ihre Brüste werden nur von zwei Metallplatten bedeckt und um die Hüften hat sie sich ein silber- und golddurchwirktes Tuch gewunden. Mahareta schreitet langsam durch den Raum. Sie beschwört den Gott Shiva und windet sich geschmeidig zu den exotischen Klängen. Der Höhepunkt der Darbietung lässt den Besuchern den Atem stocken. So etwas hat man selbst im schillernden Paris noch nicht gesehen. Mahareta lässt die Hüllen fallen und präsentiert sich ihrem Publikum nahezu nackt. Ihre Auftritte sind Skandal und Sensation gleichermaßen. Etwa 35 Mal tritt sie im ersten Jahr ihrer Karriere auf. Fortan residiert sie in den teuersten Hotels. Außerdem bezieht sie eine Wohnung in der vornehmen Rue Balzac Nummer 3. Lady MacLeod, dieser Name passt nun nicht mehr zur indischen Tempeltänzerin. Es fällt Mahareta aber nicht schwer, einen neuen Namen zu erfinden. Mata Hari. Auf Malayisch bedeutet dies Auge der Morgenröte. Mahareta ist in ihrem Element. Sie gibt sich nicht nur einen neuen Namen, sondern erfindet auch ihre Identität neu. In Malabar, an der Küste Südindiens, kam ich als Tochter einer Brahmanenfamilie zur Welt. Meine Mutter war eine gefeierte Bajadere. Mit 14 Jahren, als sie mich gebar, starb sie. Ihre Leiche wurde verbrannt und die Priester zogen mich auf und gaben mir den Namen Mata Hari. Schon als Kind wurde ich im Tempel Shivas in die Kunst der heiligen Tänze eingeweiht. Mein Leben war Gott geweiht. Doch dann lernte ich einen britischen Kolonialoffizier kennen, der mich aus dem Heiligtum Shivas entführte und mich zu seiner Gattin machte. So bin ich Lady MacLeod geworden. Bis 1907 folgen Auftritte in ganz Europa. Madrid, Monte Carlo, Berlin, Wien, Rom. Überall wird sie frenetisch gefeiert. Auch zahlreiche Liebschaften mit Männern der gehobenen Gesellschaft kennzeichnen diese Jahre. Privat allerdings muss sie eine schwere Niederlage hinnehmen. Im April 1906 ergeht das Scheidungsurteil für ihre Ehe mit MacLeod. Aufgrund von Nacktaufnahmen, die in der Öffentlichkeit kursieren, wird sie schuldig geschieden und ihre Tochter nun endgültig dem Vater zugesprochen. Im Winter 1907 reist Mata Hari nach Ägypten, um sich eine Auszeit zu gönnen. Als sie im Frühjahr nach Europa zurückkehrt, muss sie feststellen, dass man sie fast vergessen hat. Darüber hinaus haben mittlerweile viele Tänzerinnen ihren Stil kopiert. Auch sind Nacktauftritte keine Sensation mehr. 1908 und 1909 werden magere Jahre für die vom Erfolg Verwöhnte. Erst das Jahr 1911 bringt ihrer Karriere neuen Aufwind. In der Mailänder Scala tritt sie in Glucks Oper Armida auf und in Bacchus und Gambrinus von Marenko tanzt sie die Venus. Doch auch diese Engagements bescheren ihr keinen dauerhaften Ruhm. Die Erfolge der Pariser Zeit scheinen endgültig vorbei zu sein. Gesellschaftlich wird es ruhig um Mata Hari. Da beschließt sie, nach Berlin zu gehen, denn sie hofft, dort alte Kontakte reaktivieren zu können. Sie diniert mit hohen Offizieren und flirtet mit hochrangigen Politikern. Ein in ihren Augen höchst störendes Ereignis beendet dummerweise den sich abzeichnenden persönlichen Aufschwung, denn der Erste Weltkrieg bricht aus. Als Ausländerin wird Mata Hari fortan gemieden. Man hat Angst, sich mit der ausländischen Lebedame zu zeigen. Enttäuscht kehrt sie nach Holland zurück. Dort lernt sie den Presseattaché der deutschen Botschaft, Karl Kramer, kennen. Eine Begegnung mit Folgen. Denn Kramer ist Agent des militärischen Nachrichtendienstes des Deutschen Reiches. Mata Hari glaubt nur, einen weiteren verliebten Bewunderer vor sich zu haben, doch Kramers Interesse an ihr ist vielmehr beruflicher Natur. Er möchte eine Dame, die über ausgezeichnete Beziehungen zu einflussreichen Männern verfügt, als Spionin anwerben. Mata Hari soll in den Pariser Salons die Stimmung auskundschaften und berichten, was ihr bei ihren zahlreichen Tête-à-Têtes zu Ohren kommt. Und für diesen kleinen Gefallen bietet er ihr 20.000 Francs an. Entzückt über diese neue Einnahmequelle willigt Mata Hari ein. Der Folgen dieses Engagements ist sie sich in keiner Weise bewusst. Von diesem Zeitpunkt an wird sie in der Zentrale des deutschen Nachrichtendienstes unter dem Codenamen H21 geführt. Doch schon bald werden die holländischen, französischen und britischen Geheimdienste auf sie aufmerksam. Durch ihr naives und unbedarftes Verhalten gerät Mata Hari zwischen die Fronten. Als sie sich 1916 in Paris aufhält, wird sie bereits ständig überwacht. Das französische Kriegsministerium hat sich eingehend mit ihr befasst. Was man gegen sie in der Hand hat, reicht aber für eine Festnahme noch nicht aus. Da beschließt man, ihr eine Falle zu stellen. Der Chef der Spionageabwehr, Georges Ladoux, bietet ihr an, für die Franzosen zu spionieren. Mata Hari prahlt mit ihren Kontakten, erwähnt sogar den Kontakt zu Kramer. Sie begreift nicht, dass sie sich immer mehr in ihrem eigenen Netz verfängt. Beim Namen Kramer wird Ladoux misstrauisch. Mit dem Chef der Spionageabwehr spielt man nicht. Was in den kommenden Monaten folgt, ist bis heute unklar. Niemand weiß, ob Mata Hari tatsächlich spioniert und wichtige Informationen weitergibt. Fest steht, dass sie mit dem Doppelspiel zwischen zwei Geheimdiensten gnadenlos überfordert ist und sich mehr als ungeschickt verhält. Bis zuletzt ist ihr wohl nicht klar, in welch gefährliche Lage sie sich selbst gebracht hat. Schließlich gelingt es den Franzosen, sie mittels fingierter Nachrichten als deutsche Agentin zu überführen. Am 13. Februar 1917 wird Mata Hari in Paris verhaftet. Man beschuldigt sie der Spionage und der Zusammenarbeit mit dem Feind. Während der Verhöre beteuert sie zwar stets ihre Unschuld, aber nun rächen sich ihre Angebereien über ihre Verhältnisse zu wichtigen Persönlichkeiten aus Militär und Politik. Insbesondere die Behauptung, sie habe ein Verhältnis mit dem deutschen Kronprinzen gehabt, wird ihr zum Verhängnis. 5 Monate nach ihrer Verhaftung, am 24. Juli 1917, wird das Verfahren gegen sie vor einem Militärtribunal eröffnet. Sie wird des Hochverrates und der Unterstützung des Feindes angeklagt. Auf beide Vergehen steht die Todesstrafe. Mata Hari hat zu keinem Zeitpunkt eine Chance. Der gesamte Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach rechtsstaatlichen Prinzipien ist das Verfahren geradezu absurd. Während der Verhöre darf nicht einmal ihr Verteidiger anwesend sein. Im Schnellverfahren werden Zeugen vernommen, doch keiner ihrer zahlreichen Liebhaber ist bereit, zu ihren Gunsten auszusagen. Die Indizien, die Widersprüche, aber vor allem die politische Großwetterlage lassen für die Richter keinen Zweifel an der Schuld der Angeklagten. Es ist Krieg, die Moral der französischen Bevölkerung ist auf dem Tiefpunkt, mit anderen Worten, man braucht einen Sündenbock. Wer ist dafür besser geeignet als die schon damals legendenumwobene und nun als Meisterspionin entlarvte Mata Hari? Bereits am 25. Juli 1917 wird das Urteil verkündet. Macareta Gertruida Selle ist in allen Punkten der Anklage schuldig. Sie wird zum Tode durch Erschießen verurteilt. Mata Hari erleidet einen Schock. Fasst sich aber schnell wieder. Sie reicht einen Antrag auf Berufung ein, ohne Erfolg.